CD Nummer 3. Fortsetzung der Briefe an Vanessa von Jeremy W. Hayward. Aber es spielt eigentlich keine Rolle, ob ich mich langweile oder bedrückt oder aufgeregt oder froh bin. Wichtig ist vor allem, dass ich einfach darin fortfahre, mich Tag für Tag dieser Meditation im Sitzen zu widmen. Mir scheint, dass ich nur so wirklich gut zu mir selbst sein kann. Ich gebe mir Gelegenheit, zur Ruhe zu kommen und wirklich bis in die Tiefe zu erkennen, wer ich bin. Das ist wie bei einem Naturforscher, der stundenlang, tagelang, ununterbrochen eine Kolonie Präriehunde beobachtet, wie sie aus ihren Löchern schlüpfen und blitzartig wieder verschwinden, bis ihre Bewegungen ihm so vertraut werden, dass das Gefühl, von ihnen getrennt zu sein, gänzlich verschwindet. Er bekommt nicht nur ein Gespür für das übergreifende Verhaltensmuster der gesamten Kolonie, sondern auch für jedes einzelne Tier. An diesem Punkt kann es zu einem unmittelbaren Begreifen des Verhaltens dieser Tiere kommen. Auch bei der Achtsamkeitsübung im Sitzen wirst du mit deinen eigenen geistigen Prozessen immer mehr eins, bis schließlich der Beobachter verschwindet. Dieses Gefühl, deinen eigenen inneren Vorgängen gegenüberzustehen. Dann offenbart sich dir unmittelbar die Natur deiner Gedanken und Emotionen und des gesamten Wahrnehmungsprozesses. Natürlich ist das alles leichter gesagt als getan, denn wir haben nun mal die tiefsitzende Angewohnheit, uns selbst zu täuschen, und wenn es darum geht, herauszufinden, wer wir wirklich sind, weichen wir gern aus. Aber es ist möglich, wenn wir den Mut aufbringen, ehrlich zu uns selbst zu sein. Die Übung von Achtsamkeit und Gewahrsein hat zwei Komponenten, die der zweifachen Funktionsweise unseres Geistes entsprechen. Zum einen die Konzentration auf ein Tun oder einen Gedanken und daneben ein weniger deutliches, aber umfassendes Gefühl unserer Erfahrung. Der Achtsamkeitsaspekt besteht in der Ausrichtung der Aufmerksamkeit auf unsere Gedanken, Emotionen und Körperempfindungen. Wir werden vollständig eins mit ihnen, sodass nichts übrig bleibt, kein Ich-Bewusstsein, kein Beobachter, kein gespaltener Geist. Wir beobachten nicht, was wir tun, denken und fühlen, sondern sind es, bis in die letzte Einzelheit.